Wer sollte zusammen lernen? Welches Schulsystem brauchen wir? Die Diskussion der aktuellen PISA-Ergebnisse hat empirisch gezeigt, was die gesicherten Ergebnisse der Intelligenzforschung analytisch nahelegen. Die Spannweite individueller Begabungsunterschiede ist riesig. Und ihr Einfluss auf das intellektuelle Leistungsvermögen und die schulische Leistung weit größer als der Einfluss unterschiedlicher Strukturen von Bildungssystemen oder Schulen von unterschiedlicher Qualität. In jeder beliebigen Altersgruppe erreichen die Entwicklungs- und Leistungsunterschiede eine Spannweite von 4 bis 6 Schuljahren. Wie soll man da den Leistungsstarken fordern, ohne den Leistungsschwachen zu überfordern? Oder den Leistungsschwachen fordern, ohne den Leistungsstarken zu langweilen? Die überkommene Antwort war das gegliederte Schulsystem. Für die Dummen gab es die Hilfsschule, für die große Masse die Volksschule, für die Begabteren die Realschule und für einige wenige das Gymnasium. Das System funktionierte, als in der Tat nur wenige eine weiterführende Schule besuchten und 80 bis 90% in der Volksschule blieben. Diese führte ihren Namen zurecht. Das System geriet aber umso mehr in eine Schieflage, je stärker der Gymnasialanteil wuchs. Das hatte verschiedene Gründe. So musste das Niveau des Gymnasiums zwangsläufig sinken, wenn im Laufe der Zeit statt 10% der Schüler 35% und mehr diesen Schultyp wählten. Mit dem wachsenden Gymnasialanteil verschlossen sich Volksschülern viele Laufbahnen, die ihnen einst offen gestanden hatten. Damit wurde die Frage, ob jemand aufs Gymnasium geht, in immer höherem Maße zu einer Frage der Vorabzuteilung von Lebenschancen. Je höher der Anteil weiterführender Schulen wurde, desto mehr entwickelte sich die Hauptschule zur Restschule. In den 50er Jahren war es keine Zurücksetzung, auf der Volksschule zu verbleiben, sondern eine Ehre, auf das Gymnasium zu wechseln. Heute dagegen ist eher der Wechsel zur weiterführenden Schule normal. Wer an der Hauptschule bleibt, ist Teil einer negativen Auslese und fühlt sich auch so, was nicht selten durch ein entsprechend schlechtes Verhalten zum Ausdruck kommt. Die Verteilung der intellektuellen Fähigkeiten folgt einer gaußschen Normalverteilung. Der Schnitt zwischen Gymnasialbesuch oder nicht verlief in der Nachkriegszeit zunächst im rechten auslaufenden Ast ziemlich weit auf der rechten Seite. Wenn aber 30 bis 40% eines Jahrgangs oder gar noch mehr aufs Gymnasium gehen, dann bedeutet dies, dass recht ähnliche Begabungen die Gymnasialchance erhalten oder eben auch nicht. Die damit verbundenen Zufälligkeiten werden als große Ungerechtigkeit empfunden. Mit der jetzigen Tendenz zu einem zweigliedrigen Schulsystem beginnt sich der Kreis zu schließen. Der in den meisten Bundesländern bereits vorgenommene oder geplante Zusammenschluss von Haupt- und Realschule zu einer neuen Oberschule, Mittelschule, Sekundarschule oder Stadtteilschule soll ein Stück der alten Volksschule zurückbringen. In diesen neuen Volksschulen soll der Aufstieg bis zum Abitur möglich sein. Das logische Ende all dieser Reformen ist eine Einheitsschule, die durch innere Durchlässigkeit und Differenzierung alle Begabungen fördert und bis zum Abitur führen kann. Erwiesen scheint, dass solch eine Einheitsschule, ja, dass jedes längere gemeinsame Lernen die Chancen aller erhöht und die Abhängigkeit von der sozialen Herkunft senkt. Die Befürworter erhoffen sich von der Einheitsschule mehr Anregungen und differenzierte Fördermöglichkeiten für jene 20% der Schüler, Tendenz steigend, die nach Ansicht des Deutschen Industrie- und Handelskammertags weder ausbildungsfähig noch willig sind. Solche Fördermöglichkeiten könnten in der besseren Abstimmung von Schulbildung und praktischem Lernen liegen. Konsequent zu Ende gedacht, könnte das Gymnasium durch die differenzierte Einheitsschule überflüssig werden. Nur wird in der Bildungspolitik keine Konsequenz gezogen. Pädagogik und Didaktik folgen weiterhin wechselnden Moden und dem Diktat wechselnder gesellschaftspolitischer Vorstellungen. Dabei ist ein vorrangiges Ziel der Demokratie naturgemäß die Herstellung von mehr Gleichheit durch Bildung. Die Politik aber schwankt zwischen den Zwängen des Tages und dem Traum von der Veränderung der Gesellschaft durch Bildung. Mal geht es um die Exzellenzförderung, mal um Ruhe an den Hauptschulen, mal um die nächste Wahl. und die Eltern haben in erster Linie Interesse an möglichst guten Start- und Lebenschancen für ihre eigenen Kinder. Dieses Interesse der Eltern kann ganz Unterschiedliches bedeuten. Manche suchen einen Schonraum für ihr Kind, wollen möglichst wenig Leistungsstress und eine möglichst späte Gabelung der Bildungswege. Andere wollen, dass ihr Kind möglichst viel lernt und wünschen, dass es die beste Schule besucht, was praktisch immer Gymnasium bedeutet, solange die mangelhafte Begabung des Kindes nicht überdeutlich ist. In der Praxis sind jene Eltern, die ihrem Kind etwas zutrauen bzw. für ihr Kind Ehrgeiz entwickeln, fast immer für den Gymnasialbesuch. Jeder Versuch, die Bildung auf den Weg zu mehr Integration zu führen, löst daher heftigste Richtungskämpfe aus. Mit unvorhersehbarem Ergebnis, wie das erfolgreiche Hamburger Volksbegehren gegen die dortige Schulreform zeigt. Die unterschiedlichen Standpunkte in der Debatte zeigen sich an zwei durchaus vergleichbaren Hamburger Familien. Die eine Familie hält Notengebung für traumatisierend und möchte das Elternwahlrecht für den Besuch der weiterführenden Schule abschaffen, um mehr Chancengleichheit herzustellen. Die andere, aus Süddeutschland zugezogen, ist über das Hamburger Schulniveau entsetzt und fragt, ob es zu viel verlangt sei, dass die Kinder am Ende der Grundschule das 1x1 beherrschen und an die Oma einen fehlerfreien Brief schreiben können. Diese Familie will ihr Kind auf eine Privatschule schicken, wenn die Schulreform den Wechsel auf das Gymnasium nach der 4. Klasse unmöglich macht. In der Frage des gemeinsamen Lernens, die gleichzeitig die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Berechtigung eines gegliederten Schulsystems impliziert, treffen ganz unterschiedliche Interessen, Lebenseinstellungen und politische Grundhaltungen aufeinander. Es gibt Idealisten, auch unter bildungsbewussten Eltern, und diese empfinden die bei gemeinsamem Lernen notwendige innere Differenzierung des Unterrichts nicht als Belastung für die Begabteren, sondern als Chance. Für die konservativen Leistungsbewussten stellt das gemeinsame Lernen dagegen einen Anschlag auf die Bildungsmöglichkeiten der Leistungselite dar. Die Einschränkung bzw. Abschaffung des Gymnasiums steht in dieser Gruppe unter Ideologieverdacht. Die Egalitären wiederum sehen in dem gegliederten Schulsystem einen Angriff auf ihr Verständnis von Chancengleichheit.